dieser Welt sind alle diese Menschen, die meinen Kopf besitzt unendliches Stressen. Mein Schädel explodiert unter dem Druck. Tritt mir nicht zu nah, das wäre ungesund. Visionen von Gewalt, die mich beherrschen. Alles, was ich wünsche, ist, dass sie alle sterben wie ein Virus über Sand. Seuche für den Mensch, gleiche Berge, sie verbrennt. Lass sie meinen Namen nennen, denn sie nennen mich den Teufel. Das Böse in Person kann mich nicht integrieren für einen Hungerlohn. Gehst du zur Arbeit, bis du alt und krank wirst. Deine Zeit wird eingetauscht, bis du am Ende stirbst. Das ist alles nicht mein Ding, ich mach nur, was ich will. Bring den Hass in meine Tracks und die Wichser werden still. Weil sie nicht wissen, wie sie mir entgegentreten. In diesem Leben heißt es Friss oder Stirb. Ich bin ein Wesen, das kein weggesperrt wird. Wie ein Tier in einem Käfig, was durch Gitterstäben blickt. Doch sei dir sicher, sobald ich dich in meine Finger krieg, wirst du das nicht überleben. Ich bin süchtig nach diesem Blut. Es ist ein Trieb wie ein Urinstinkt in mir. Blut, süchtiger Vampir, der dir in deinem Nacken sitzt. Die Bestie, die Bestie, die Bestie, die Bestie, die Bestie, sie sitzt dir im Genick. Die Bestie, sie hat mich in Besitz. Die Bestie ist ein Teil meiner selbst. Die Bestie bringt Zerstörung für die Welt. Wenn ich die Chance vor mir blick, gibt es für mich Sicherheit zurück. Schlag dir die Faust mitten ins Gesicht. Danach gibt es ein Tritt oder einen Stich. Dein Wille, er zerbricht unter meiner Wut. Und ich gerate immer mehr in Rage. Hol mir den Hammer aus der Garage und hau ihn auf den Kopf bis zum Schädelbruch. Schleif dich an den Achen über die Straßen. Fassungslos können die Passanten nicht begreifen, was sie gerade sehen. Sieht aus wie Szenen von Horrorstreifen. Es ist noch lange nicht genug. Eine Spur aus rotem Blut zieht sich über den Asphalt. In einer Ecke wird dein Leben enden. Meine Hände Blut verschmiert und das Tier in mir erwacht. Ich schmeiß die Leichen von meinen Opfern in den tiefen Schacht. Unter der Stadt, dort wo die U-Bahn fährt. Eure Leben ohne Wert, auf der Welt läuft es verkehrt. So wie umgedrehte Kreuze an der Kette von dem Priester. Wenn er herabblickt auf seine Brust, sieht er ein Loch, ich schieße schneller als mein Schatten. Vernichtungsfeldzüge mit meinen Atzen. Die Bestie, die Bestie, die Bestie, die Bestie, sie sitzt dir im Genick. Die Bestie, sie hat mich in Besitz. Die Bestie ist ein Teil meiner selbst. Die Bestie bringt Zerstörung für die Welt.